SWR 2 Hörspiel. Ja, ich habe alles verstanden, alles klar. Irgendwer von uns macht sich sofort auf den Weg. Danke, wiederhören. Was gibt's denn? Anton Hegele, Eisendreher, Nebenerwerbslandwirt, geboren in Eichenbach, wohnhaft in Eichenbach, heute Morgen tot aufgefunden in Eichenbach. Und? Ein Landsmann von dir, Ernst. Was willst du denn damit sagen? Na, ich denke, das ist ein Fall für dich. So, weil du keine Lust hast, was? Ja, du sagst es überdeutlich. Guten Morgen, Herr Kommissar. Ich kenne Sie. Es kommt davon, wenn man als Schulmeister auf Fortbildungslehrgängen herumgereicht wird. Das war in Tiebinger. So. Dann zeigen Sie mir mal, was passiert ist. Da unten im Heilzähltank. Leiche in Öl. Die Burgleiter haben ich standen lassen. Ja, der traut ja auch nicht. Wir hätten alles so gelassen, wie es war. Ja, hoffentlich war er da schon tot. Aber sicher, wenn er da schon 3 Tage da drinnen liegt. Woher wissen Sie denn das? Ja, so lange fehlt der Herr Hegele schon. Sagt wer? Frau Hegele. Ach, du liebes Herrgöttl von Minora. Ist Ihnen was aufgefallen, Herr Kollege? Nein. Nichts. Aber was soll mir denn aufgefallen sein? Ja, zum Beispiel das alles, was da außer der Leiche noch drin rumschwimmt. Hä? Ja, jetzt gucken Sie es doch an. Das ist ein Schlauch, ist das. Und irgendwelche Holzstückchen. Los, hol jetzt es raus. Das sind ja Streichhölzer. Die sind angebrannt worden. Also, als wenn einer den Hägele da drin verbrennen wollte, der hat schon so blöd ausgestellt. Also, lassen Sie die Leiche fertigen und das zeigt's. Leg die Spuren sich um. Ja, ist gut. Grüß Gott. Bienzle ist mein Name. Ich komme vom Landeskriminalamt. Gut Brot. Polizeimeister Gut Brot. Das ist Frau Hegele. Wir bergen die... Ich meine, wir holen jetzt da Ihren Mann raus. Sie sollten mitkommen, Frau Hegele. Warum denn? Sie müssen ihn identifizieren. Ich habe ihn schon gesehen. Ja, haben Sie ihn selber entdeckt? Ja. Ja, und dann? Ich weiß nicht so genau. Sie hat uns angerufen. Wann war das? 11.30 Uhr. Vor 2,5 Stunden also. Ja, Moment, hat Ihr Mann keine Arbeit gehabt? Oder warum die Zeit daheim im Keller? Wissen Sie, er schafft Schicht. Zur Zeit nachts. So. Ich denke, er fehlt schon seit 3 Tagen. Ja, schon. Ja, und? Das war nichts Besonderes. Ich meine, dass er nicht heimgekommen ist. Ach so, ist das. Ja, so ist das. Ich geh ja schließlich da daheim. Was soll denn das? Anton, du bist doch... Wo kommst was du her? Was will denn die Polizei hier? Ich will Antwort. Und zwar sofort. Ja, und wer sind denn Sie, verflucht nochmal? Mein Name ist Hegele. Anton Hegele. Aber Anton, du also, bist doch... Wir sind bisher davon ausgegangen, dass Sie tot sind. Mein Name ist Binsley, bin vom Landeskriminalamt. Das hätte er wohl gern, hä? Tot, das hätte er wohl gern, was? Anton, bitte! Also, ich verstand gar nichts mehr. Also, so etwas habe ich auch noch nicht erlebt. In Öl eingelegt. So hat man mir noch keine Leiche gebracht. Ja, was ist denn, Binsel? Sie gehören doch nicht zu denen, die in der Pathologie gleich umfallen. Das gibt's doch nicht. Christian Maria Herget. Wie bitte? Ich kenne den da. Ach ja, die Leiche da. Ein Kunde von Ihnen. Entschuldigen Sie, darf ich manchmal telefonieren? Ja, ja. Ja, ich habe den selber auf Nummer sicher gemacht. Warten Sie einen Moment. Ja, gestern? Ja, hier, Binsle. Weißt du, wer die Leiche in Eichenbach ist? Das ist der Herget. Ja, Christian Maria Herget. Naja, ich bin genauso überrascht. Sag mal, hast du was gehört, dass der... Was? Ja, warum sagt mir denn das keine Sau? Das ist doch nicht zum Glauben. Na? Ausgebüxt, wie mein Kollege das nennt. Vor 3 Wochen und kein Mensch hat uns unterrichtet, obwohl wir ihn auf Nummer sicher gebracht haben. Und wofür hat er gesessen? Naja, so für Handtaschendiebstahl bin ich ja wohl nicht zuständig. Also Mord. Die haben doch das Opfer damals selber in die Finger gehabt. Mann oder Frau? Herr Frau, ich höre Sie doch noch, wie Sie gesagt haben, selbst im Tode noch eine Schönheit. Das haben Sie gesagt. Und dann noch, ein solcher Mord wiegt doppelt schwer. Wörtlich. Ah, ja, richtig. Ich erinnere mich. Gabriele Wiedemann, Mutter von 2 Kindern, alleinerziehend, wie das jetzt heißt, nicht reich, aber gut versorgt. Mann, oh Mann, war ich froh, als sie den Herget hatten. Obwohl, den Kindern hat es ja auch nicht mehr geholfen. Die Mutter war bei einer Bank beschäftigt, nicht? Wie kommt dieser Christian Maria Herget, der schöne Christian, ausgerechnet nach Eichenbach? Der Wiesenweg Nummer 7. Zu einem Eisendreher, der am Feierabend seine kleine Landwirtschaft betreibt und am Wochenende seine Frau betrügt. Also der Hägele sagt, er kennt ihn nicht. Und die Frau Hägele sagt, ich sah gar nichts. Vielleicht hat sich der Herget im Keller versteckt, ohne dass die Hausbewohner etwas bemerkt haben. Ach was, die liegen alle beide. Frag sich bloß warum. Sie werden schon noch dahinter kommen, Binsle. Sie kommen doch immer dahinter. Na ja, oder auch nicht. Der Tod ist gegen 11.15 Uhr eingetreten. Mich irritiert dabei allerdings etwas. Und? Es wäre? Der Mann muss viel länger im Öl gelegen haben. Was? Sagen Sie das noch einmal. Einmal reicht, 2-mal predigt der Pfarrer nicht. Wer ist da? Na, ich? Grüß dich. Ich wollte mal sehen, wie es so läuft. Ach du, Gerchter. Naja, ich stehe hier rum und warte, bis was passiert. Ist das Haus von Hegeles? Mhm. Du musst doch jetzt nicht ins Geschäft. Du hättest doch heute freigeben lassen können. Ja, warum denn? Ach, nach allem, was passiert ist. Ja, ich hab doch recht gesehen. Ach du gehst ja gar nicht ins Geschäft. Ach, halt doch dein ungewäsches Maul. Ja, hier geht das bitte nur. Das Fenster setzt du mir aber morgen wieder ein. Das sage ich doch. Ha, kannst lang warten. Und was jetzt? Jetzt? Jetzt stelle ich der Frau Hägele noch ein paar Fragen. Soll ich mitkommen? Oh nein, das mache ich jetzt schon von allein. Was ist denn jetzt noch? Ich habe nur ein paar Fragen. Ich bin's, der Binsle. Jetzt noch? Ja, jetzt noch. Ja. Komm mit sie. Da setzen Sie sich hin. Danke. Wählen Sie ein Bier? Ja, von mir aus. Warum meint Ihr Mann, es sei ihm gerade recht geschehen? Mein Mann, der sieht doch Gespenster. So. Was denn für welche? Der behauptet, ich hätte einen Liebhaber gehabt. Und? Was und? Haben Sie einen gehabt? Nein. Christian Maria Herget war bekannt dafür, dass er bei Frauen gut ankam. Ist das der Tote? Ich frage mich bloß, wie kommt der schöne Christian ausgerechnet hierher nach Eichenbach? Also ich meine nichts gegen Eichenbach, aber der Herget hat's eigentlich immer lieber städtisch gehabt. Wissen Sie, was ich meine? Haben Sie schon immer hier gelebt, Frau Hägele? Nein, ich stamme aus Stuttgart. So. Ihr Mann oder Freundin? Eine. Und das bei so einer Frau. Er liebt halt die Abwechslung. Dem Anton kommt's gar nicht drauf an, wie eine aussieht. Oder wie sie ist. Er ist bei Frauen ein Allesfresser. Wie lang war denn der Christian Herget schon im Haus, ohne dass es ihr Mann gemerkt hat? Was? Was wissen Sie? Waren Sie bei meinem Vater? Also was ist? Ich sag nix. Kinder haben sie doch keine. Nein. Also, warum bleiben sie denn bei so einem Mann? Er hat nicht nur schlechte Seiten. Es gibt Tage, da kommt er mit Blumen oder Praline heim. Oder mal mit einer neuen Schallplatte. Dann hat er auch oft gute Flasche Wein gekauft. Dann sitzen wir zusammen und redet und lachen, ja, und zum Schluss, da tanzen wir meistens sogar nur ein bisschen. Hä? Er tanzt wirklich gut. Sieht man nicht an, naja, stimmt. Ja, und da sind dann auch Abende, wo wir, oder die Nächte halt, Sie wissen schon. Sie meinen, das sind die Nächte denn, in denen Sie wieder mal miteinander schlafen? Und wie war's mit dem Herget? Sie lasset nicht locker, gell? Nein, ich gelt als zäh. Also gut. Da. Ausweis? Deine Urkunde? Ach, so ist es. Annemarie Hägele, geborene Meier, geschiedene Herget. Oh, du lebst Hergetle von Biberach, wie ich in Dietmucker verschisse. Das war also ihr erster Mann, der Herget. Die findet mich nicht, hat er immer gesagt. Nie findet mich die Bulle. Ich habe ein Versteck, da kommt nicht mal der Pinsel drauf. Daher kenne ich übrigens ihren Namen. Jeden Tag da hat er geübt. Das war eine Riesenschweinerei, sage ich Ihnen. Untergetaucht ist er und hat durch einen Plastikschlauch geatmet. Schnorcheln hat er es genannt. Der Herget. Also da hätte ihn tatsächlich keiner gesucht. Und in der Dunkelheit darunter, da hätte man vielleicht noch nicht einmal gesehen, wenn man gesucht hätte. Und gestunken hat es in unserer Dusche. Oh, und ein Dreck war das. Also, was ich nicht so richtig glauben kann, warum haben Sie ihn so ohne weiteres aufgenommen? Vor allem, warum war Ihr Mann, ich meine Ihr jetziger Mann, der Hägele, damit einverstanden, als es dann merkt hat. Ach, der. Also ich meine, das war dem egal. Wer wusste denn noch, dass der Herget bei Ihnen Unterschlupf gefunden hat? Niemand. Also, das ist gelogen. Ihr Vater, der hat es gewusst. Sie haben es vorher selber gesagt. Kommen Sie, ich sollte da ein bisschen was trinken. Also, wie war das zwischen Ihnen und dem Herget? Ist er damals weggegangen oder Sie? Also gut, er hat sich also aus dem Staub gemacht. Und wie war das, als er wiederkam? Ihr Mann war ja auf Nachtschicht, meistens. nicht wahr? Er könnte mich vielleicht schon wieder rumkriegen. Aber nicht hier in unserem Haus. Hat er es probiert? Einer wie der Christian probiert es immer. Und? Der Anton ist dazugekommen, hat ein paar dreckige Bemerkungen gemacht und ist gleich mit mir ins Bett. Irgendwie hat ihn das... Ja, ja. Sowas soll es geben. Ich lebe wie im Raum ohne Licht und Luft. Ich glaube, kein Mensch ist mir so fremd wie mein eigener Mann. Was soll ich denn machen? Ein Tag ist wie der andere. Und mir wird es immer enger. Ich habe das Gefühl, die Wand wächst auf mich zu. Dann denke ich, ich muss ersticken, dann brauche ich Luft, Luft, Luft. Weg! Weg! Geh doch weg! Verschwind! Hey, jetzt drängst du doch nicht auf, Annemarie! Ich bin's doch! Ach du, Vater! Wen hast denn du da bei dir? Mein Name ist Spinsle. Ernst Spinsle, ich bin vom Landeskriminalamt und untersuche einen Todesfall. Jetzt komm halt rein, Vater. Du weißt, Annemarie, dieses Haus betrete ich nicht. Niemals! Frau Hegel, geh jetzt mal schnell. Jetzt warten Sie doch geschwind. Der Garder gehört ja schließlich auch zum Haus, oder? Wie heißen Sie? Ach so, ja, geborene Meier. Dann sind Sie der Herr Meier. Ich gehe keine Stiegli mit Ihnen. Der Christian. Der ist an allem schuld. Mhm. Und der Hägele? Es ist ein Taugenichts. Meine Marie hat mit den Männern immer bloß Pech gehabt. Nichts wie Pech. Haben Sie Feier? Dankeschön. Willst du auch ein Zigarillo? Danke, gern. Bitte. Ziehen müssen Sie nicht blasen, sonst brennt es nicht. So ist recht. Haben Sie gewusst, dass sich der Herget bei Ihrer Tochter versteckt? Also wenn Sie in der Nacht den Kopf schüttelt, dann sehe ich nichts. Ja, nein, ja gar nichts schüttelt. Also haben Sie es gewusst? Ja, seit 3 oder 4 Tagen. 3 oder 4? 3. Gibt's da nicht irgendwo eine Wirtschaft, wo man ein Viertel trinken kann? Ja, jeden muss im Keller. Auch nicht schlecht. Ich denke, Sie stammen von Stuttgart und nicht vom Land. Ja, das stimmt auch. Wir sind erst vor 8 Jahren hierher gezogen. Ich habe mit 60 aufgehört und mir ein alter Traum erfüllt. Eine eigene Landwirtschaft. Ja. Machen Sie das ganze Leu? Meistens, ja. Aber auf dem Feld eine Hilfe. Der ist aber bloß tagsüber da. Abends geht der Gregor heim. Und Ihr Schwiegersohn? Hilft der Ihnen ja manchmal? Dass der meinen Betrieb auch noch kaputt macht. Es langt, wenn der sich selber ruiniert. Tja, eigentlich bald Zeit fürs Bett, hm? Ja, in meinem Alter braucht man nicht mehr so viel Schlaf. Prost. Prost. Hm. Oft habe ich bloß da anguckt zu, wie Zeit vergeht. Wie wir damals hergezogen sind, wenn man denkt, auf so einem Dorf sei man nicht so allein, weil halt alles viel kleiner und überschaubar ist, wenn man sich kennt und miteinander schwätzt. Ja, so langsam habe ich gemerkt, das gilt bloß für die, die schon immer hier gewohnt haben. Ein harter Kern sozusagen. Alltagssessene. Ich kann ja den Leuten nicht nachlaufen. Also ich bin Polizist und kein Pfarrer. Übrigens, ihr müsst es gut. Man spürt, dass es sauber ist und dass sie mit dem Wasser gespart haben. Wasser ist der Geist. Wer hat wohl den Herget umgebracht? Als ob das so wichtig wäre. Natürlich ist es wichtig. Man kann ja nicht damit anfangen, mörderfrei rumlaufen zu lassen. Bloß weil sein Opfer unsere Abneigung oder sogar unseren Hass verdient. Hätte die Tiere nicht laufen lassen. Wissen Sie, mein Vater war Lehrer. gerade in so einem Dorf wie Eichenbach. Und der hat immer gesagt, bloß einer, der nichts schafft, macht keine Fehler. Also jetzt mal ganz ehrlich. Sie haben in der letzten Zeit das Haus Ihrer Tochter nicht mehr betreten. Nein. Der Keller auch nicht? Der Keller gehört auch zum Haus. Ah, Sie denken, die könnte es gewesen sein. Ja, so wie es im Augenblick aussieht, kann es jeder gewesen sein, dem ich bis jetzt begegnet bin. Sie, Ihre Tochter, der Anton Hägele, jeder hätte ein Motiv gehabt. Der Herget hat einen Brauch, der ein wichtiger Bodendienst für ihn gemacht hat. Hat der Hägele eigentlich ein Auto? Das ist nicht viel netzer, hat er gar keinen Führerschein mehr. Ach, drum habe ich den gegen 10 zu einem in ein Auto steigen sehen. Wahrscheinlich um zu seiner Sicht zu fahren. Ach was, der Anton fährt mit dem Fahrrad ins Geschäft, sind ja kaum 2 Kilometer. Das war ein kleiner Wagen. Ziemlich alt. Ich glaube, ein Fiat 600. Ach, hast du einen vierter Gregor? Der Ihnen bei der Feldarbeit hilft. Mhm. Ist der Gregor mit dem Hägele befreundet? Nein, der kann den nicht verputzen. Und warum nicht? Weil das genaue Gegenteil von dem ist, der Gregor. Gregor ist fleißig, anständig, sparsam, feindlich. Heilig, Schwächle. So viel gute Seite. Und wie alt? Der Gregor? 24. Der Gregor und die Annemarie? Hey, Entschuldigung, ich meinte, das ist ja bloß eine Idee von mir. Na, auf jeden Fall wäre mir der Gregor am Arsch lieber als der Hägele im Gesicht. Vom Herget ganz zu schweigen, gell? Kennt der Gregor eigentlich den Herget? Ja, leider. Der Gregor war vom Christian vom ersten Tag an begeistert. Dabei war der Herget gar nicht feindlich zu ihm, eher abweisend. Überhaupt, er hat immer so eine geschäftsmäßige Art gehabt, mit den Menschen umzugehen. Ja, ich weiß. Ich habe ihn ja stundenlang verheert letztes Jahr nach seiner Festnahme. Es war da übrigens immer die Rede davon, dass der Herget bei seinem Einbruch einen Komplizen hatte. Einen Fahrer. Kennt es der Gregor gewesen sein? Ja, ich will es nicht hoffen. Also Sie halten es für möglich? Wo wohnt denn der Gregor? Ah, da drüben, in meinem Gartenhäusle. Das hat er sich hergerichtet. Ich habe mir ein anständiges Zimmer geben wollen. Aber wohnt lieber da draußen. Wenigstens im Sommer. Frische Luft ist gesund. Ja, da drüben ist da die Hütte. Die können Sie gar nicht verfehlen. Was ist denn los? Wer sind Sie? Sie brauchen nicht verschweigen. Wenn wir so der Polizei, Binsle, Hauptkommissar, Landeskriminalamt. Was ist denn jetzt? Ich meine, wollen Sie was von mir? Kennt ihr was von Ihnen wollen? Das wissen Sie doch besser als ich. Also gut. Ich komme ganz speziell zu Ihnen. Ah, ich hab nichts damit zu tun, überhaupt nichts. Ich hab mich längst rausgezogen. Ich hab ein ganz neues Leben angefangen. Gehört es dazu? Darf ich mal? Costa Rica. Wo liegt denn das? In Mittelamerika. Zwischen Panama und Nicaragua. Ah ja, richtig. Und jetzt lernen Sie Spanisch. Ich will auswandern. Wegen der Atombombe? Neu wegen dem Land. In Costa Rica gibt es keine Armee, da gibt es dort mehr Lehrer als Polizisten. Man kriegt billig Land. Ja, sind Sie gelernter Landwirt? Ja, ich lerne es hier. Und ist das was Konkretes mit dem Costa Rica? Ich hoffe es doch. Also mir wäre es das heiß. Aber das ist ja wohl Schmachsache. Das Klima im Hochland ist nicht viel anders als bei uns. Was will Sie eigentlich von mir? Also schön, wie gut kennen Sie den Herget? Den wen? Jetzt haben Sie eine Sekunde zu lang gezögert. Meinen Sie den Mann, der bei der Annemar... Also der bei der Frau Hägele im Haus wohnt? Ja, die gefällt Ihnen, die Annemarie Hägele. Wie kommen Sie denn darauf? Was haben Sie denn eigentlich früher angestellt? Droge. Aber das ist vorbei. Und jetzt lernen Sie Landwirtschaft. Kostet es nicht einen Haufen Geld, so ein Land kaufen in Costa Rica? Ich spare halt. Also, wünsche Ihnen viel Glück. Danke, gleichfalls. Costa Rica. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ist das der Kriminaler aus Stürgert? Eigentlich sieht er ja ganz gemütlich aus. Guten Abend. Guten Abend. Na, sind Sie zufrieden mit Ihrem Zimmer? Ich will ja bloß drin schlafen. Geben Sie mal einen Trollinger, bitte. Mhm. Viertele. Beidelsbacher, Wilsbacher. Eberstädter. Eberstädter. Der Eberstädter wird selten verlangt. Vielleicht wissen halt nicht, was gut ist. So, zum Wohl. Danke. Das ist etwas Gutes. Gut. Weiß man denn schon etwas? Von was? Was drüben passiert ist, bei Hägeles. Noch nichts Genaues. Der ist doch hier sicher Stammgast, der Hägele. Vor 10 Minuten ist er gegangen. Wie schätzen Sie denn den ein? Ich meine, eine Frau wie Sie, eine Wirtin, die hat doch eine gewisse Menschenkenntnis. Naja, das braucht man. Also? Es ist einer von hier. Und deshalb hätte er auch eine von hier nehmen sollen. Ach, Sie meinen, der hat falsch geheiratet? Ach, da soll man sich nicht einmischen, aber die Meier ist eine Frau. Ne? Das ist halt ein anderes Leben gewesen, als Städterin, wenn Sie wissen, was ich meine. Na ja, ich weiß schon, was ich meine. Die ist tot unglücklich hier. Wenn sie ihren Vater nicht hätte. Ja, zum Heiraten gehören aber immer zwei. Ne? Na ja, schon, aber vor der Hochzeit ist halt manches anders als nachher. Der Hägele hat das Blaue vom Himmel versprochen. Und sie hat's glaubt. So was glaubt jede Frau. Sie sind eine gescheite Frau. Wissen Sie das? Schenken Sie mir noch mal ein. Sie trinken aber schnell. Ja, aber zahlen du alles. Ja, das glaube ich. Ich gehe dann noch mal an den Tisch. Danke schön. So, die Herren. Ist es erlaubt? Ich weiß, das ist der Stammtisch. Bitte. Dankeschön. Hägel ist schon da gewesen. Ach, das ist sein Platz? Meistens hockt er da, ja. Sie kennen ihn also ganz gut. Wie man sich halt so kennt. Seine Frau auch? Die geht nicht in die Wirtschaft. Nein. Die ist auf der Hand. Ja, Prost. Prost. Prost. Also irgendwie passen die zwei Scheins nicht so richtig zusammen. Anfänglich schon. Da ist er durchs Dorf mit stolziert wie ein Gockel. Na ja, die sieht ja auch ganz gut aus. Und Geld hat sie auch mitgebracht. Ach so. Über 50.000. Wird behauptet. Hat der Anton selber gesagt damals. Aber Sie meinen, die Frau Hägele passt nicht so recht hierher? Sie passt nicht zu dem Anton. Und warum nicht? Darüber schwätzt man nicht. Weil sie Geld kittert. Aber ein jeder Mensch hat seine Vergangenheit. Ja und? Die wird doch der Anton Hägele kennt haben, die Vergangenheit, ne? Eben nicht. Darf ich Ihnen noch Viertel bringen, Herr Binsle? Ja, gern. Ja, warum lassen sich die zwei noch nicht scheiden? Geschieden ist gerade so schlimm wie falsch geheiratet. Dankeschön. Entschuldigung, könnt ihr da vielleicht bei Ihnen geschwind telefonieren? Ja, freilich draußen im Gang. Danke. Ein Ferngespräch? Ja, ja. Ja, ich gebe Ihnen Ihr Amt. Moment. Der bringt es heute Abend glatt auf 5/4. Hallo, Gäste. Ja, Herr Binsle, grüß dich. Du, pass auf, wir sollten alle hier wohnenden Personen. Bitte? Ja, wo denn sonst? Natürlich in Eichenbach. Ja, alle Personen überprüfen. Na komm, komm, das macht doch der Kollege Computer in 3 Minuten. Also, und zwar wäre besonders zu achten auf einen Hans-Karl Meyer. Hans-Karl Meyer, ja. Einen Gregor Dulz. Gregor Dulz. Mit U-L-T-Z, richtig. Und natürlich auf die beiden Hägeles. Anton und Annemarie Hägele. Ja, Anton und Annemarie Hägele. Gut, hast du das? Schön. Na, nein, ich trinke jetzt noch ein Viertel oder 2 und dann gehe ich ins Bett. Morgen ist auch noch ein Tag, sagte die Eintagsfliege und verschied. Guten Morgen! Haben Sie was von mir willen? Ich habe bloß guten Morgen gesagt. Guten Morgen, ist gut. Bald ist Mittag. Wo hat denn der Meier seine Felder? Der Meier? Ah. Dort hinter das Leerheck. Haben Sie den schon gesehen heute Morgen? Nein. Und gestern? Auch nicht. Aber vorgestern war er den ganzen Tag auf dem Feld. Schaffen Sie mit dem zusammen? Nein. Gewiss nicht. Morgen. Bist du schon fertig eingehen? Ja, ich hab bloß Grünfutter geschnitten. Also vorgestern war der Meier den ganzen Tag auf dem Feld. Biologisch, dynamisch, Kartoffelhacker. Dass Sie das so genau wissen, muss ich doch gar nicht mit dem zusammenarbeiten. Ja, man guckt halt. Das interessiert einen. Ja. Und der Gregor? Ein fleißiger Kerl. Den könnt ihr auch brauchen. Ja, der war auch auf dem Feld. Wenn Sie das wissen wollen. Vorgestern? Ja, an dem Tag, wo Sie die Leiche gefunden haben. Deshalb fragen Sie doch, oder? Mhm. Der ganze Tag? Gregor. Einmal ist der, glaube ich, weg gewesen. In seinem Auto. Wahrscheinlich hat er Vesper geholt. Eingehen, wir haben den Beruf verfehlt. Warum? Wärst Kriminalpolizist geworden, könntest du den Tag über spazieren laufen. Und davon den Leuten erzählen lassen, was los gewesen ist. Simons Weigers. Und abends könntest du dem Lamm auf eurem Stuhl 6 Viertel trinken. Womöglich auf Spesen. Ja. Na, will er jetzt auch weiter? Ja, ich hab noch einen schlechten Ruf, scheint schnell weg. Wir sind hier halt nicht in Sturgert oder Diebinger. Einen schönen Tag noch, der Herr. Ja, wiedersehen. Ja? Gechter bist du's? Ja, hier ist der Pinsle. Ja? Ja, ich bin schon ziemlich weit spazieren gegangen. Ein herrliches Wetter. Wunderbar. Ja, da hältst du's auch nicht präsent. Komm. Von euch hat ja keiner rauswelle daher. Also, jetzt was sagt der Computer? Aha. Naja, das hätte ich auch gar nicht anders erwartet. Na jetzt komm, Gächter, mach's nicht so spannend. Also komm, wir können ja gerade mal. Ja, jetzt komm, jetzt sag's halt. Was? Ja, bist du sicher? Irrtum ausgeschlossen. Oh, du lebst heilig, wie war. Ja, wiederhören. Ist jemand daheim? Ach, Sie sind's. Ich hab gedacht, Sie sind schon weg. Erst wenn der Fall gelöst ist. Darf ich reinkommen? Ich habe aber noch nicht putzt. Ich guck weg. Bitte. Dankeschön. Haben Sie was rausgekriegt? Wie man es nimmt. Ihr Schnaps war übrigens gut. Bringen Sie noch mal zwei Gläser. Sie sind wirklich ein merkwürdiger Polizist. Ich glaube, vor Ihnen, da muss man sich in Acht nehmen. Bloß, wenn man einen umgebracht hat. Aber was gucken Sie denn so? Glauben Sie, dass ich... Glaube tue ich gar nichts. Wann hat Ihr Vater den Hof gekauft? 1976. Prost. Zum Wohl. 1976 also. Das war doch das Jahr, wo wir den Herget erwischt haben. Ihren ersten Mann. Leider ohne Geld. Ja, aber das hat doch nichts... Vor Gericht haben Sie gesagt, Sie hätten nichts von den Banküberfällen gewusst. Ich habe auch nichts gewusst. Hm. Na ja, das Gericht hat es Ihnen ja auch geglaubt. Sie nicht. Sie sind wirklich eine hübsche Frau. Ja, doch, man kann den Herget verstehen. Und den Hägele auch. Was hat denn das damit zu tun? Und den Gregor Dulz, den erst recht. Was soll denn das werden? Also, ihr seid damals hierher gekommen, Vater und Tochter Meier. Ihr habt den Hof und die Felder gekauft. Ein neues Leben habt ihr anfangen wollen. Ein unbeschwertes Landleben. Aber das ist halt viel einfacher gesagt als getan, nicht wahr? Vor allem, wenn man beschwert hier ankommt. Die Leute hier in Eichenbach, die haben was gegen Reingeschmeckte, die zudem noch alles anders machen. Und dann sollte es auch noch besser sein. Die haben euch doch geschnitten, die Eichenbacher. Stimmt's? Anfänglich schon, ja. Naja, da haben sie gedacht, wenn sie einen von hier heiratet, na, kehren sie auch dazu. Deshalb haben sie den Hägele genommen. Ja, der hat was Gold in Eichenbach, der Hägele, stimmt's? Nein! Ja. Ja, jetzt war's. Ja oder nein? Oder gab's da sonst noch einen Grund? Na, Prost. Prost. Trinken wir auf Costa Rica. Auf was? Costa Rica. Wissen Sie, wo das liegt? In Mittelamerika. Kennen Sie auch die Nachbarstaaten? Wieso? Panama und Nicaragua. Ja. Sehr gut, sehr gut. Also, ich hab das nicht gewusst. Nehmt er sie mit? Wer? Also Ihrem Vater wäre am Arsch lieber als der Hägele im Gesicht. Wovon sprecht sie? Ich sprech von dem Gregor Dulz, dem fleißigen, anständigen, begabten Gregor Dulz, von seiner Liebe zu Ihnen. Und von seinen Plänen, Deutschland zu verlassen und nach Costa Rica auszuwandern. Woher hatte Ihr Vater das Geld für den Hof? Sie wissen doch, was Ihr Vater früher gemacht hat. Nebenberuflich sozusagen. Ich weiß nicht, worauf Sie raus wollen. Keine Angst, ich sag's nicht weiter. Was meinen Sie denn? Heute gibt es Karteien und Computer. Ich ahne ja gar nicht, was da drin alles erfasst ist. Sie haben wirklich nicht gewusst, dass Ihr Vater ein kleiner Eierdieb war. Eierdieb? Na ja, so nennen wir die nichts Ernstes verbrochen haben. Die, wo nie auf den grünen Zweig kommen, die bloß für andere Schmiere steht. Oder den Fahrer machen. Also, wann haben Sie es erfahren, dass Ihr Vater dem Herget sein Fahrer war? Bei dem Bankraub, bei dem der Herrgott die Frau erschossen hat. Das war in dem Jahr, wo Sie den Hägerle geheiratet haben. Stimmt's? Ja, ja. Er hat's besser für sich behalten, Ihr Vater. Jetzt heile sie doch nicht an der Marie. Das macht mir ganz verlegen. Aber warum? Wenn Sie es wissen, warum haben Sie dann sie nicht... Sie meinen, warum wir ihn dann nicht verhaftet haben? Tja, der Herrgott, der hat damals seinen Mitarbeiter nicht verraten. Er ist zwar ziemlich genau beschrieben worden, aber einer, auf den die Beschreibung zutroffen hätte, den haben wir nicht gefunden. Bis heute sozusagen. Oh, Sie haben es gar nicht gewusst. Sie mieses Schwein. Oh, Sie gemeiner Kerl. Sie haben es aus mir rausgelockt. Nein, nicht aus Ihnen. Aus dem Computer. Manchmal muss man lang warten, bis zwei Stücke in einer Mosaik zusammenpassen. Sie haben es jetzt bloß bestätigt. Also, Ihr Vater hatte das Geld für den Bauernhof von Herget. Es war das Geld, das die beiden zusammen erbeutet haben. Ihr Vater hat es genommen. Der Herget hat ja damals lebenslänglich gekriegt. Ja. Ach, jetzt hören Sie doch auf zum Heiland. Das Heiland-Sakrament, das macht mir ganz nervös. Er hat es an sich gebracht. Er wollte eine neue Existenz aufbauen. Mit Ihnen. Für ihn war das hier sowas wie Costa Rica. Ja. Raus aus dem Dreck, weg von der Stadt. Ab ins heile Land leben. Die Vergangenheit abschütteln. Aber hier war es eng. Hier hat es euch erdrückt. Sie haben sich gegenseitig gehasst, weil jeder dem anderen den Vorwurf gemacht hat, er hätte ihn hierher gebracht. Warum habt ihr denn den Hof nicht einfach verkauft? Das haben wir ja wollen. Ja, da habe ich den Hägele kennengelernt. Ein Märchenprinz. Ach, das nicht gerade, aber er war sehr nett in der ersten Zeit. Sie haben es doch gerade selber gesagt. Ich habe mir gedacht, wenn ich einen hiesigen heirate, dann gehöre ich dazu. Ich habe immer nur an dem Traum gehangen. Neues Leben, mitten in der Natur. Dann haben wir geheiratet. Es ging ja auch eine Weile ganz gut. Ach, Sie sind nicht fürs Landleben geschaffen, Frau Hägele. Ich kann nirgendwo hin. Sie sind noch jung, Annemarie. Ja, und dann stand plötzlich der Herrgott wieder da und hat sein Geld verlangt. Sie haben ja schließlich damit gerechnet, dass er mindestens 25 Jahre absitzen muss. Er hat doch droht, dass er meinen Vater umbringt. Da haben Sie bei einer seiner Tauchübungen einen Stein genommen und ihn... Nein! Wer war's dann? Ging ja immerhin um eine ganze Menge Geld. Aber... Wenn halt nichts mehr ist, vielleicht hat Herrgott Ihren Vater zu einer neuen Kuh überreden wollen. Das hätte mein Vater nie gemacht. Ja, das scheint mir auch so. Aber was sonst? Der Herrgott konnte Ihren Vater erpressen. Ihr Vater war ja schließlich bei der Tat dabei. Herrgott hat ihn vor Gericht nicht verraten. Wahrscheinlich hat er ihm vertraut. Er war ja immerhin sein Schwiegervater. Jetzt war er natürlich sehr enttäuscht, dass er ihn betrogen hat. Jetzt hören Sie doch auf. Immerhin, ganz weg war das Geld ja nicht. Ihr Vater hat einen Hof. Den kann man verkaufen. Allerdings nicht von jetzt auf nachher. Bloß mit Verlust. Aber man kann eine Hypothek aufnehmen. Vielleicht hat der Herrgott Ihren Vater gezwungen, eine Hypothek auf seinen Hof aufzunehmen. Warum erzählen Sie mir das? Ach, am besten hören Sie gar nicht. Nein, ich denke bloß laut. Glauben Sie etwa, mein Vater hat Christian umgebracht? Sei kenn's. Immerhin hätte er seinen Hof verloren. Alles, was er hat. Er kann's ja gar nicht gewesen sein. Hat er einen Schlüssel zu Ihrem Haus? Nein, aber... Aber was? Die Tür steht immer auf. Wie es üblich ist auf dem Land. Kommen Sie. Kommen Sie, wir gehen zu Ihrem Vater. Es ist schon 6:30, Herr Meier. Ja. Feierabend. Seit die Rentner werden, nicht schaffen wir. Sagen Sie mal, wie hoch kann man den Hof beleihen? Warum fragen Sie das? Also die Antwort kriege ich auf der Bank. Ja, das könnte schon sein. Also. Anna Maria, hast du? Das war gar nicht nötig. Zwei und zwei kann ich auch selber zusammenzählen. Wo ist der Gregor? Drüber beim Spalierobst. Man soll ihn rufen? Ja, ja, bitte. Gregor! Hey! Gregor! Komm mal rüber. Sie wissen, dass er auswandern will. Ja, sicher. Ich helfe dem Bubo ruhig an. Es hätte ja wohl auch alles geklappt, wenn der Herrgott nicht ausgebrochen wäre. Ich hab gerade noch drei Bäume zum Richten. Ja, die müssen warten. Womöglich sogar ziemlich lang. Kommen Sie her. Wo waren Sie am Dienstag zwischen 11 und 12 Uhr, Herr Dulz? Auf dem Feld hinter den Schlehenhecken. Das ist nicht wahr. Wir haben Zeuge dafür, dass Sie um 11 Uhr wegfahren sind. Nicht auf frei, Gregor. Das ist ein ganz mieser Bulletrick. Aha, der alte Meier meldet sich. Gelernt ist gelernt, was? Der Gregor war bei mir. Sie decken ihn. Aber das nützt nichts. Ich weiß, dass er bei der Annemarie war. Na und? Ist das verboten? Ihr wolltet zusammen nach Costa Rica. Wir wollen immer noch. Stimmt das, Annemarie? Ja. Das klingt wie beim Pfarrer, dem der Glaube davonflog ist. Ihr habt einen Traum gehabt. Und den hat man euch gestohlen. Den kann uns niemand stehlen. Doch. Der Herrgott, wenn er 100-mal tot ist. Annemarie hat sowieso nie recht dran geglaubt. Sie hat gewusst, dass es nicht klappen wird. Am Tag, als Christian Herrgott durch ihr Haustier kam. Stimmt's, Annemarie? Ja. Annemarie! Lasse! Der Gregor, der hat gespart. Aber was kam da schon zusammen? Herr Leute, die Überfahrt, was die kostet, das hätte sie nie zusammengekriegt. Und dann kam der Herrgott. Der suchte einen Platz, wohin er fliehen konnte. Ja, hier konnte er nicht ewig bleiben, auch im Öltank nicht. Haben Sie ihm von Costa Rica erzählt, Frau Hägele? Ja. Ja, und da ist er auf die Idee gekommen. Er hat euch euren Traum gestohlen. Und er, im Gegensatz zum Gregor, er hatte Geld. Beziehungsweise er konnte sich beschaffen, indem er Sie unter Druck setzte, Meier. Sie, seinen alten Komplizen. Sie mussten eine Hypothek auf das Haus aufnehmen. Was sagen Sie? Ja, das sage ich. Annemarie wollte unbedingt hier raus. Jeden Preis. Der Herrgott war ja mal ihr Mann gewesen. Er hatte Charme. Ich kenne ihn. Ich habe ihn gekannt. Auf einmal stand die Welt offen. Gregors große Idee. Auf einmal konnte man sie verwirklichen. Der Herrgott wartete bloß auf sein Geld und dann wollte er mit ihnen weg. Stimmt's, Annemarie? Ihr beide wolltet doch nach Costa Rica. Nein. Doch. Also bei uns nennt man sowas ein handfestes Motiv, Gregor. Herrgott, der schöne Christian, kam und hatte ihren Traum zerstört. Ganz leicht. Sie schuften seit Jahren, legen jeden Pfennig zur Seite, den sie sparen können. Sie schmieden Pläne, rechnen, hoffen. Und da kommt der aus dem Gefängnis, nimmt ihnen die Frau weg, die sie lieben, und was fast noch schlimmer ist, ihren Traum. Als ob das alles gar nichts wäre. Annemarie, sag doch, dass das nicht wahr ist. Ach, Gregor. Es ist ja auch nicht wahr. Ach, es... Ich habe den Herrgott erschlagen. Sie waren auf dem Feld. Er war nicht gleich dort. Ich habe seinen Kopf so lang nunterdunkt, bis er ganz sicher war. Aber Vater... Was hätte denn machen sollen? Der hätte uns doch alles kaputt gemacht. Sie lügen, Meier. Ich hab mir nicht mehr anders helfen gewusst. Die Bauern haben sie doch auf dem Feld gesehen. Ha, die Bauern. Warte sie mal ab, was die viel gesehen. Wenn ich erst im Gefängnis sitze und vor Gericht stand. Ich warne Sie, Meier. Die Richter werden Ihnen glauben. Und von den Bauern hier wird tatsächlich keiner für sie dann themen. wenn sie erst mal drin sind. Vater! Gregor, wollen Sie so nach Costa Rica fahren? Lassen Sie den Buben in Ruhe. Ich habe ein Geständnis abgelegt. Verhaften Sie mich, Herr Binsle. Nein, das wäre wieder besseres Wissen. Ich hab's für meine Tochter gemacht und für den Gregor und natürlich auch für mich. Gregor, komm, mach doch das Maul auf! Es muss so gewesen sein, wie der Herr Meier sagt. Herr Hans-Karl Meier, ich nehme Sie fest wegen des Verdachtes, Christian Maria Herget vorsätzlich getötet zu haben. Machen Sie darauf aufmerksam. Alles, was ich ab jetzt aussagen kann, gegen Sie verwendet werden.